Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit neuer Musik zwischen Elektronik und Rock. Am Mikrofon ist Michael Frank. Die Stimme von Maja Radke ist die einzige Klangquelle auf ihrem ersten Soloalbum Voice. Aufgenommen wurde ihre Stimme in einem Mausoleum, auf einem Hausdach, in Kellern, einem Aufzug, in einem Parkhaus und in zwei Studios. Als Aufnahmemedien dienten Lo-Fi-Equipment, Tonbandgerät, Minidisc, Sampler und Computerfestplatte. Das Mischen und Editieren der Vokalspuren fand in Trondheim, Bergen, Oslo und Paris statt. Produziert wurde das Album von der Sängerin selber in Zusammenarbeit mit dem Duo Jazzkammer. Maja Radke ist 29 Jahre alt, unterrichtet Komposition an der norwegischen Universität für Wissenschaften und Technologie und ihre Werke wurden bereits in mehr als 30 Ländern aufgeführt. Maja Radkes Hauptbetätigungsfeld ist das rein weibliche Improvisationsquartett Spunk. Von Spunk gibt es bereits drei Alben und darüber hinaus ist Maja Radke noch in verschiedenen anderen Formationen live präsent. Zum Beispiel in einer Combo mit dem schönen Namen No Spaghetti Edition. Und in der spielt unter anderem der britische Saxophonspezialist Evan Parker. Maja Radke präsentiert auf ihrem Solo-Debüt nicht nur die vielen Facetten ihrer stimmlichen Ausdruckskraft, sie macht das auf abwechslungsreiche Art und Weise, auch mit Humor und mit einer angenehmen Selbstironie. In den Credits der CD-Hülle vermerkt sie zum Beispiel Nachangaben zu einem Co-Autoren All Other Texts and Nonsense bei Radke. Voice heißt das erste Soloalbum von Maja Radke. Die Begrüßungsnummer dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk war gerade eine Nummer, die ursprünglich auf einem Diktaphon aufgenommen wurde. Diktaphone Jam. Mehr von dieser schönen Platte gleich. Hier aber erst einmal eine experimentierfreudige Sängerin aus einer anderen Generation. Sie stammt aus Polen und ist seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen zu erleben. Ursula Dudziak. Der Moskauer in Paris, DJ Vadim, hat ihre Stimme auf seinem aktuellen Album The Art of Listening neu in Szene gesetzt. Thank you. Lemon in a box, man. You. Shall I, can I, sir? Excuse me, sir, can I introduce my cold old battle folks on wood cattle? Catapult, shall I, can I, sir? Excuse me, sir, can I wish mark this benchmark and so better as a park and put this in park? I'm running some animal, so it's fear, fear, fear. Fear any bad as far as the status people ride as far as the almost pass. Hail for the sightless, why not? Well, it's what special was royal. They go together to get hurt. Out of two, but I'll save her. It was waiter. One day, we're not sad, keep it for later. Knock down every moment after a defeat to succeed. Sadness, sequence, through a separate twin membranes of the POP. Constructed possibilities, and the path in front of me. In his reflection, your colorful way. Imagery, imagine me, imagine someone else. Who used to be I? Feel like a nervous shambling solo for the first time. I'll rhyme a reason for cutting my soul, and I'd have my whole look at all. Just rapid, I reckon that in a second, explosively. Loud like if the action, but earnestly abstract with him. De surprendre enfin la rencontre. waren gerade hintereinander drei Vokalistinnen, Ursula Dutschak, Maja Radke und Yara Bravo. Ursula Dutschak und Yara Bravo sind zwei von ganz verschiedenen Gästen, die auf DJ Vadims Album The Art of Listening gefeatured werden. DJ Vadim veröffentlicht seit 1995 Platten abstrakten Hip-Hop mit einem ganz offenen Ohr für die Musik konkret von Pierre Henry und Pierre Schaeffer aus den 50er und 60er Jahren. The Art of Listening ist DJ Vadims zweites Longplay-Album, abgesehen von seiner 99er Zusammenarbeit mit den New Yorker Rappern Anti-Pop Consortium. Die beiden Acts firmierten damals unter dem Namen The Isolationists. Zwischen den beiden DJ Vadim-Tracks gab es einen zweiten Ausschnitt aus Maja Radkes Debütalbum Voice. Joy heißt das Stück. Maja Radkes und DJ Vadims neue Alben erschienen Ende letzten Jahres. Chums of Dumpty, We All Are, heißt der nächste Song. Vielleicht in Anspielung auf die eiförmige Figur Humpty Dumpty aus Lewis Carrolls Alice-Fantasiewelt. Humpty Dumpty sitzt auf einer Mauer, fällt herunter in die Tiefe und all die Reiter des Königs schafften es nicht, ihn wieder auf die Mauer zu setzen. Was ich vom Text des Songs selber verstehe, bleibt mysteriös. Der Text ist nicht nur elliptisch kurz, die Stimme ist bei dem Mix nicht im Vordergrund und abgedruckt ist der CD im CD-Booklet auch nicht. Wir schicken kein Bargeld per Post, heißt es zu Beginn des Songs. Ich lese in den Zeitungen über dich, unter dem Geburtsnamen deiner Mutter. Wir schicken keine Flüssigblutkonserven-Diagnostik, Haare, Drüsen, Gene. Wir sind alle Kumpel von Dumpty. Chums of Dumpty, we all are. Thank you. Zwei von fünf neuen Songs, die John Cale im Mai dieses Jahres veröffentlichte. Chums of Dumpty, We All Are, war der erste und gerade eben das war He Is Missing, ein Song über das Verschwinden einer Person, die nur durch den Buchstaben E identifiziert wird. E ist weg. Er ist nicht in seinem Zimmer. Rom steht nicht mehr hinter ihm. Der große E hörte, dass es auf dem Mars Wasser gibt und er ist unterwegs, um das in Ordnung zu bringen. Seine Fingernägel fehlen, 1 bis 10, und überall ist Tinte. Seine Seele sitzt ganz angespannt in der Ecke, sie ist hässlich, das war aber so nicht vorgesehen. Ein verlassener Leuchtturm mit Signalen für Menschen in Schiffswracks unter dem Ozean. Geheime Verletzung von einer Schreibmaschine, demontiert in einer Winterlandschaft. Seine Fingernägel fehlen, 1 bis 10, und überall ist Tinte. Soweit John Cale in E is Missing. In einer englischen Musikzeitung wurde unlängst angemerkt, dieser Song handle von dem umstrittenen US-amerikanischen Dichter Ezra Pound. Mit dem italienischen Faschismus liebäugelnd, lebte Pound eine Zeit lang in Italien, wurde nach Mussolinis Ende von den Amerikanern inhaftiert und lebte dann bis zu seinem Tod in den USA quasi unter Hausarrest. Ezra Pounds Dichtkunst klingt allerdings gar nicht nach faschistischer Gedankenwelt. Five Tracks heißt das John Cale Mini-Album. Es ist die erste songbasierte Sammlung mit Cale-Musik seit seinem 96er Album Walking on Locusts. Für diesen Herbst ist eine zweite John Cale-Platte mit weiteren neuen Songs angekündigt, diesmal dann ein kompletter Longplayer. Ende November diesen Jahres wird John Cale hierzulande auch auf Tour sein. Die Investition in eine Eintrittskarte wird sich bestimmt lohnen. In 1976 I did an album with a guy who passed away last year, a guy called Ronnie Lane. And he was in a band called The Small Faces, 60s mod band, contemporaries of The Who and The Stones and everybody else around that time. And this is a song that I did with Ronnie. And you know, Ronnie was already ill with MS when we were making the record and I didn't know. And one day we had an argument and I just punched him and he flew like that because he was so weak. And so when I sing this, I remember him. And it's also dedicated to everybody that's looking for treatment and in treatment. Called Heart to Hang On To. Johnny boy, he's always propping up the bar. He sees life crystallize through his jaw. Because he only lives for beer, but his whole life is just a cry of fear. Give me a heart to hang on to. Give me a soul that's tailored true. Give me a heart to hang on to. I need a heart. Thank you. Thank you. If you're not here tonight, Mary, thank you very much. This next song is another one from The Who's next album, and when we first hit the high spot with The Who, which I suppose, you know, apart from the mod years in the early 60s, then in the sort of 70s, around 71, 72, we started to do these long, drawn-out, what I suppose you'd now call prog rock shows, which everybody was doing at the time. Long, Tommy right in the middle, the whole show would last about an hour and three quarters, and lots of very serious audiences sitting down listening, only clapping at the end of songs, that kind of thing. And Fuck Off. And I fucking paid as well. Probably about 40 or 50 times as much as you did. But then I can afford it, can't I? And we did these shows, and we started to realise that something was going on, particularly at Who shows. But I remember we toured once with Joe Cocker, and he was playing the same shows that we were playing. I remember sitting on the side and thinking, yeah, there's something very magical happening at these shows. And then I was writing all these songs for this Lifehouse thing, and this one is about what happens at shows sometimes when you go to expect to hear music and have a few beers and have a crack. But something special happens sometimes, or it used to, and sometimes it does today. And the song's called Bargain. care. Are you mine? Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. You know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays is the old man, he's got all the money, and a young man he ain't got nothing in the world these days. nowadays, if you're the young man, you ain't got nothing in the world these days. You got sweet. Es war ausgiebig Gelegenheit, The Who in der Londoner Royal Albert Hall zu lauschen. Gerade erschien auf CD und Film-DVD eine Dokumentation ihres Benefits-Konzerts für den Teenager Cancer Trust am 27. November 2000. Als Dreingabe gibt es zu der Doppel-CD noch eine CD mit 4 Songs, auch aus der Royal Albert Hall, nur diesmal von einem Konzert am 8. Februar 2002. Diese Aufnahmen dürften einige der letzten Tondokumente mit John Entwistle als Bassist der Who sein. Er starb letzten Sommer kurz vor einer USA-Tournee. 3 Songs waren gerade aus dem Dreieralbum zu hören. Zuerst Hard to Hang On To, ein Song, den Townsend für ein Duo-Album mit Ronnie Lane geschrieben hatte, und dann Bargain, ursprünglich ein Track vom Who's Next Album. Beide Nummern wurden anno 2000 aufgenommen, und der Young Man Blues von Noah Allison gerade stammt von dem Konzert im Februar 2002. Abgesehen von der Musik empfiehlt sich die Royal Albert Hall Box von The Who durch die Dokumentation der Ansagen zu den Songs. Sie lassen nicht nur einiges vom Charakter Pete Townsends erkennen, sondern erklären auch den ein oder anderen Song. Bargain zum Beispiel handelt, so Pete Townsend, von den besonderen, fast transzendenten Momenten, die man bei Konzerten manchmal erleben kann. 1, 2, 3. Are you ready to rock? Live at the Ritz, exclusive East Coast appearance. John Wayne on acid. Zwischen Elektronik und Rock geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Nummer mit einem Scratch-Solo über ein Wah-Wah-Pedal. John Wayne on Acid von dem DJ Dee Styles von seinem neuen Album Phantasmagoria. In den nächsten Minuten gibt es Musik, bei der mir immer Albert Eilers Wort von Musik als der heilenden Kraft des Universums einfällt. Stretched Landscape No. 1 heißt sie. Das sind Klavierklänge, aufgenommen in einer Kirche in Kingston, New York, mit dem Bogen gespielte Gitarre und diverse Field Recordings. Sie sind das Ausgangsmaterial gewesen, gespielt und aufgenommen von Michael Peters. Diverse digitale Prozeduren und Michael Peters Fantasie machten daraus eine mehr als hörenswerte Klanglandschaft. Das Stück ist inzwischen neben den frühen Brian Eno-Alben eins meiner Lieblings-Ambient-Stücke geworden. Zu beziehen ist die Platte bei dem englischen Burn-on-Demand-Label Burning Shed, am besten über die gleichlautende Webadresse www.burningshed.com. Burning wie in Brennen und Shed, S-H-E-D, alles in einem Wort, burningshed.com. Der Gitarrist, Komponist und Computerspezialist Michael Peters lebt in Kürten im Bergischen Land unweit von Köln. Stretched Landscape No. 1 ist sein zweiter Longplayer und der fiel inzwischen auch den Kollegen des englischen Musikmagazins Wire positiv auf. Michael Peters, Stretched Landscape No. 1. Deutschlandfunk.